Abschnitt 1 aus 5 Apfelsinenkerne und andere Detektivgeschichten. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Gelesen von Jos van Aken. 5 Apfelsinenkerne und andere Detektivgeschichten von Sir Arthur Conan Doyle. 5 Apfelsinenkerne Teil 1. Überblicke ich meine Berichte und Notizen über die von Sherlock Holmes behandelten Fälle aus den Jahren 1882 bis 1890, so treten mir so viele absonderliche, interessante Züge entgegen, dass es mir schwer wird, die besten auszusuchen. Indessen sind einige bereits durch die Zeitungen bekannt geworden, während andere zur Entfaltung gerade derjenigen Eigenschaften, welche meinen Freund in so hohem Grade auszeichneten, keine rechte Gelegenheit darboten. In einigen Fällen scheiterte sogar seine Kunst und die Erzählung derselben würde sich nicht lohnen, während andere nur teilweise aufgeklärt worden sind, so dass ihre Lösung mehr auf Vermutung und Wahrscheinlichkeit beruht, als auf jenem absolut logischen Beweis, an dem Sherlock Holmes seine ganz besondere Freude hatte. Einer dieser letzteren Kriminalfälle war jedoch in seinen Einzelheiten so merkwürdig, so schrecklich in seinen Folgen, dass ich davon berichten möchte, obwohl mancher Punkt darin nicht aufgeklärt wurde und sich wohl nie völlig aufklären wird. Das Jahr 1887 war besonders reich an interessanten Fällen, über welche ich mir Aufzeichnungen gemacht habe. Ich finde darunter Berichte über die schwindelhaften Bettlergesellschaft, die einen luxuriösen Club in den Kellerräumen eines Lagerhauses hatte, über die Tatsachen, die sich auf den Untergang des britischen Seglers Sophie Anderson beziehen, über die merkwürdigen Erlebnisse der Pattersons auf der Insel Uffa und schließlich über den Camberwellschen Giftmord. Bekanntlich hat Sherlock Holmes in dem letztgenannten Falle durch das Aufziehen der Uhr des Verstorbenen festzustellen vermocht, dass diese 2 Stunden vorher aufgezogen und jener demnach um diese Zeit zu Bett gegangen war. Ein Beweismittel, das sich zur Aufklärung des Tatbestandes von großer Wichtigkeit erwies. Auf alle diese Fälle komme ich vielleicht ein andermal ausführlicher zurück, aber kein einziger ist in seinem Verlauf so eigentümlich wie der, den ich mir für diesmal zur Wiedergabe ausgewählt habe. Es war in den letzten Septembertagen und die Herbststürme tobten mit ungewöhnlicher Macht. Vom Morgen an heulte der Wind. Der Regen schlug dermaßen an die Fenster, dass wir auf Augenblicke von unserem gewohnten Tun und Treiben abgezogen wurden und uns selbst hier inmitten des großen, von Menschenhand erbauten London gezwungen sahen, die Gewalt jener Naturkräfte anzuerkennen, welche durch die künstlichen Schranken der Zivilisation hindurch die Menschheit antoben und anbrüllen, wie ungebändigte Tiere im Käfig. Immer heftiger wurde der Sturm, als der Abend hereinbrach und im Kamin seufzte und stöhnte es wie ein klagendes Kind. Verdrießlich saß Sherlock Holmes am Feuer und beschrieb die Rückenschilder seiner Kriminalakten, während ich mich ihm gegenüber in einen der trefflichen Seeromane Clark Russells vertiefte. Das Toben draußen stimmte völlig mit dem Text überein und im Prasseln des Regens wähnte ich das lang hingezogene Rollen der Meereswogen zu vernehmen. Meine Frau war bei ihrer Tante auf Besuch und so hatte ich wieder einmal mein früheres Heim in der Bakerstraße bezogen. Was, sagte ich auf meinen Freund blickend, Es hat wirklich geklingelt. Wer mag das sein heute Abend? Vielleicht einer deiner Freunde? Außer dir, Watson, habe ich keinen. Ich lade niemand ein, gab er zurück. Na, so ist's ein Klient. Ist's einer, so ist die Sache wichtig. Geringeres führt keinen Menschen bei solchem Wetter und zu solcher Stunde her. Aber wahrscheinlich ist's eine alte Base der Wirtin. Sherlock Holmes hatte sich geirrt. Draußen ließen sich Schritte vernehmen und es klopfte an die Tür. Er streckte den langen Arm aus, um das Lampenlicht von sich hinweg nach dem leeren Stuhl zu richten, auf den sich der Ankömmling setzen musste. »Herein«, rief er dann. Der Eintretende, ein junger Mann von ungefähr 22 Jahren, war wohlgebaut, gut gekleidet, ja, seine Erscheinung zeigte eine gewisse Gewandtheit und Eleganz. Der triefende Schirm in seiner Hand und der lange, glänzende Gummimantel legten vom Wetter draußen, dass er nicht gescheut beredtes Zeugnis ab. Er blickte vom Lampenlicht geblendet, unruhig umher, seine Wangen waren blass und es lag ein Druck auf seinen Augen, wie das bei Menschen vorkommt, auf denen schwere Besorgnis lastet. »Ich muss um Entschuldigung bitten«, sagte er und setzte seinen goldenen Klemmer auf. »Hoffentlich störe ich nicht. Ich bedauere, die Spuren des Wetters in Ihr behagliches Zimmer gebracht zu haben. Geben Sie mir Schirm und Mantel«, bat Holmes. »Hier am Kamin trocknet beides schnell. Sie kommen von Südwest, wie ich sehe.« »Ja, von Horsham.« Die Mischung von Ton und Kalk an ihren Stiefelspitzen lässt daran nicht zweifeln. »Ich kam, um mir Rat zu holen. Den sollen Sie gern haben. Auch Hilfe. Das lässt sich nicht immer so leicht gewähren. Ich hörte von Ihnen, Herr Holmes. Major Prendergast erzählte mir, wie Sie ihn aus dem Tankerville-Club-Skandal retteten.« Allerdings, irrtümlich wurde er falschen Kartenspiels beschuldigt. »Er sagt, Sie bekämen alles heraus.« »Da sagt er zu viel.« »Sie ließen sich nie hinters Licht führen.« »Viermal ist mir das passiert, dreimal von Männern, einmal von einer Frau.« »Was ist das im Vergleich zu Ihren Erfolgen?« »Allerdings hatte ich meist Erfolg. Hoffentlich werden Sie den auch in meinem Fall haben. Bitte rücken Sie Ihren Stuhl näher ans Feuer und teilen Sie mir gefälligst mit, um was es sich handelt.« »Es ist nichts Alltägliches, was mich herführt. In gewöhnlichen Fällen wendet man sich auch nicht an mich. Ich bin die letzte Instanz. Und dennoch zweifle ich, ob Sie bei all Ihrer Berufserfahrung je einer dunkleren und unerklärlicheren Verkettung von Umständen begegneten, als die sind, welche ich aus meiner Familie zu berichten habe.« »Sie wecken mein Interesse«, versetzte Holmes. »Bitte nennen Sie uns die Hauptpunkte von Anfang an, dann kann ich Sie über die Einzelheiten befragen, die mir am wichtigsten erscheinen.« Der junge Mann rückte seinen Stuhl näher und streckte die nassen Füße nach dem Feuer aus. »Mein Name«, hub er an, »ist John Openshaw, doch haben meine eigenen Verhältnisse mit der entsetzlichen Geschichte, soviel ich sehe, wenig zu tun. Es handelt sich um eine Erbschaftsangelegenheit, und so muss ich etwas zurückgreifen, um Ihnen die Sachlage zu erklären. Mein Großvater hatte zwei Söhne, meinen Oheim Elias und meinen Vater Joseph. Mein Vater besaß eine kleine Fabrik in Coventry, die er zur Zeit, wo das Radfahren aufkam, vergrößerte. Er war der Inhaber des Patents für die Openshaw'schen Sicherheitsräder, was ihm großen Gewinn brachte, so dass er sein Geschäft verkaufen und von seinen Renten leben konnte. Mein Oheim Elias wanderte in jungen Jahren nach Amerika aus und wurde in Florida Pflanzer. Es soll ihm sehr gut gegangen sein. Während des Krieges kämpfte er in Jacksons Armee, dann unter Hood, wobei er zum Obersten avancierte. Als Lee die Waffen streckte, kehrte mein Oheim auf seine Plantagen zurück, wo er 3 bis 4 Jahre blieb. 1869 oder 1870 kam er wieder nach Europa und kaufte ein kleines Anwesen in Sussex in der Nähe von Horsham. Er hatte drüben in den Staaten ein sehr bedeutendes Vermögen erworben, verließ jedoch Amerika, weil er die Neger verabscheute und sich mit der republikanischen Politik, die ihnen die Freiheit gab, nicht befreunden konnte. Er war ein Sonderling von heftigem und leidenschaftlichem Wesen und auffallend menschenscheu. Ich glaube kaum, dass er während der vielen Jahre, die er in Horsham lebte, je den Fuß in die Stadt setzte. Er hatte einen Garten und einige Felder am Hause. Dort machte er sich die nötige Bewegung, verließ aber oft wochenlang nicht sein Zimmer. Er trank viel Branntwein, rauchte tüchtig, wollte keinen Menschen sehen, bedurfte keiner Freunde, ja auch nicht seines eigenen Bruders. Gegen mich hatte er nichts. Ja, er fand Gefallen an mir, als er mich als ungefähr 12-jährigen Jungen zum ersten Mal sah. Es mag dies wohl im Jahre 1878 gewesen sein, und er lebte damals schon seit 8 bis 9 Jahren in England. Er bat meinen Vater, mich bei ihm wohnen zu lassen, und auf seine Weise zeigte er sich immer gut gegen mich. War er nüchtern, so spielte er gerne Puff oder Dame mit mir. Dienstboten und Verkäufer wies er mit ihren Anliegen stets an mich, und so war ich mit 16 Jahren Herr im Hause. Ich hatte alle Schlüssel, konnte tun und lassen, was ich wollte, wenn ich ihn nur nicht störte. Es gab hiervon nur eine einzige Ausnahme. Oben auf dem Boden war eine stets verschlossene Rumpelkammer, deren Zutritt weder mir noch sonst jemandem gestattet wurde. Mit knabenhafter Neugier guckte ich oft durchs Schlüsselloch, konnte aber nie etwas anderes erspähen als alte Koffer und Bündel, wie sie meist an solchen Orten vorhanden sind. Eines Tages im März 1883 lag ein Brief mit ausländischem Poststempel vor dem Teller des Obersten. Briefe erhielt er selten, denn seine Rechnungen bezahlte er bar und Freunde irgendwelcher Art hatte er nicht. »Aus Indien«, sagte er, indem er den Brief nahm, »der Stempel von Pondicherry.« »Was kann das sein?« Er riss den Umschlag heftig auf und 5 kleine, trockene Apfelsinenkerne fielen herab auf seinen Teller. Ich musste darüber lachen, doch erstarb das Lachen auf meinen Lippen, als ich den Ausdruck in den Zügen meines Oheims gewahrte. Sein Mund war verzerrt, die Augen traten hervor, seine Farbe war aschgrau geworden, und noch immer starrte er auf den Umschlag in seiner zitternden Hand. K, stieß er hervor. Mein Gott, meine Sünden kommen herab auf mein Haupt. Was bedeutet das, Onkel? Rief ich aus. Den Tod, sagte er, stand auf, zog sich in sein Zimmer zurück und ließ mich entsetzt und schaudernd allein. Ich nahm den Umschlag und sah an der inneren Seite der Klappe gerade über dem gummierten Strich mit roter Tinte 3-mal den Buchstaben K gekritzelt. Sonst war nichts darin als die 5 trockenen Kerne. Was mochte der Grund solch überwältigenden Schreckens sein? Ich verließ den Frühstückstisch und als ich hinaufging, kam mein Oheim die obere Treppe herab. In der einen Hand hielt er einen verrosteten alten Schlüssel, der zu der Rumpelkammer gehören musste, in der anderen trug er ein Metallkästchen, das wie eine Geldkassette aussah. »Sie mögen tun, was Sie wollen, ich führe Sie alle ab«, rief er mit einem Fluch. Sage Mary, sie soll heute ein Feuer in meinem Zimmer machen und schicke hinunter zu Fordham, dem Advokaten von Horsham.« Ich tat, wie er befohlen. Als der Advokat kam, wurde ich hinauf in das Zimmer gerufen. Das Feuer loderte hell und auf dem Rost lag dicke, schwarze Asche wie von verbranntem Papier. Daneben stand der Metallkasten offen und leer. Ich fuhr zusammen, als ich auf dem Deckel dasselbe dreifache K bemerkte, das ich am Morgen auf dem Briefumschlag gesehen. »John«, sagte mein Oheim, »ich will mein Testament machen und du sollst Zeuge sein. Ich vermache meinen Besitz mit all seinen Vor- und Nachteilen meinem Bruder, deinem Vater, der ihn zweifellos dereinst auf dich übergehen lassen wird. Kannst du das Erbe in Frieden genießen, so ist alles in Ordnung. Siehst du aber ein, dass das nicht geht, dann, mein Junge, hör auf mich. Überlasse es deinem Todfeind. Es tut mir leid, dir solch ein zweifelhaftes Vermächtnis zu hinterlassen, doch weiß ich nicht, wie sich die Dinge gestalten werden. Bitte unterzeichne das Papier, wo Herr Fordham es dir zeigt.« Ich unterschrieb nach Wunsch und der Advokat nahm das Schriftstück mit. Der merkwürdige Vorfall machte, wie Sie sich wohl denken können, einen tiefen Eindruck auf mich, und ich grübelte und grübelte, ohne mir darüber klar zu werden. Dennoch vermochte ich nicht, ein unbestimmtes Gefühl von Bangigkeit abzuschütteln, welches auch zurückblieb, obwohl sich diese Empfindung abschwächte, als Wochen verstrichen und nichts den gewohnten Gang unseres Lebens störte. Bei meinem Oheim nahm ich jedoch eine Veränderung wahr. Er trank mehr denn je und zeigte sich jeglichem Verkehr noch abholder als sonst. Die meiste Zeit brachte er in seinem Zimmer hinter fest verschlossener Tür zu, dann und wann stürzte er in einer Art trunkenen Wahnes aus dem Hause in den Garten, hielt einen Revolver in der Hand und schrie dabei, ihm sei vor keinem Menschen bange und keiner, auch nicht der Teufel, werde ihn wie ein Schaf in die Hürde sperren. Waren diese Anfälle vorüber, dann stürmte er wieder herein, schloss und verrammelte die Tür hinter sich, wie ein Mensch, der die Schrecken eines peinigenden Gewissens nicht länger zu ertragen vermag. In solchen Stunden war sein Gesicht selbst an kalten Tagen geradezu in Schweiß gebadet. »Ich eile zum Schluss, um Ihre Geduld nicht so sehr in Anspruch zu nehmen, Herr Holmes.« Eines Nachts verfiel er wieder in solch einen trunkenen Wutanfall, aus dem er nicht wieder zu sich kam. Als wir nach ihm suchten, fanden wir ihn mit dem Kopf nach unten in einem kleinen, schmutzigen Teich, der am Ende des Gartens liegt. Kein Zeichen von Gewalttat ließ sich wahrnehmen, das Wasser war nur 2 Fuß tief, und so lautete der Wahrspruch der Geschworenen, in Anbetracht seiner bekannten Exzentrizität, auf Selbstmord. Mir aber fiel es schwer, mich von diesem Ausspruch überzeugen zu lassen, wusste ich doch, wie sehr ihm stets vor dem bloßen Gedanken an den Tod gegraut hatte. Doch es blieb dabei, mein Vater erbte die Besitzung und ungefähr 14.000 Pfund, die zu seiner Verfügung auf der Bank lagen. »Einen Augenblick«, unterbrach ihn Holmes, »Ihr Bericht gehört, so viel ist gewiss zu den merkwürdigsten, die ich je vernommen. Geben Sie mir das Datum des Eingangs jenes Briefes an Ihren Oheim an, sowie das Datum seines vermutlichen Selbstmordes.« Der Brief trat am 10. März 1883 ein. Sein Tod erfolgte 7 Wochen später in der Nacht vom 2. Mai. »Danke, bitte weiter.« Damals, als mein Vater die Besitzung in Horsham übernahm, durchsuchte er auf meine Bitte die so sorgsam verschlossen gewesene Bodenkammer sehr genau. Wir fanden den Metallkasten, obwohl der Inhalt vernichtet worden war. An der inneren Deckelseite klebte ein Zettel, abermals mit KKK. Darunter stand Briefe, Mitteilungen, Quittungen und Register. Offenbar waren dies die von meinem Onkel vernichteten Papiere. Im Übrigen fand sich nichts von Wichtigkeit in der Kammer, es sei denn eine große Menge von Papieren und Notizbüchern, die sich auf das Leben meines Oheims in Amerika bezogen. Manche stammten aus der Kriegszeit und bewiesen, dass er seiner Pflicht treulich nachgekommen war und den Ruf eines tapferen Soldaten genossen hatte. Andere aus der Zeit des Wiederauflebens der südlichen Staaten bezogen sich hauptsächlich auf Politik. Augenscheinlich hatte er gegen die Wanderagitatoren, die vom Norden ausgesandt wurden, entschieden Partei ergriffen. Zu Anfang des Jahres 1884 war mein Vater nach Horsham gezogen und nichts störte unser Zusammenleben bis zum Januar 1885. Am vierten Tage im neuen Jahr vernahm ich einen lauten Ausruf des Staunens von den Lippen meines Vaters, als wir eben frühstückten. Da saß er mit einem eben geöffneten Briefumschlag in der einen Hand und fünf trockenen Apfelsinenkernen auf der ausgestreckten Fläche der anderen. Er hatte stets über mein Märchen vom Obersten, wie er es nannte, gelacht, jetzt aber, als ihm dieselbe Geschichte passierte, sah er höchst befremdet und verwundert drein. »Was in aller Welt soll das heißen, John?« stotterte er. Mein Herz stand still. »Es ist dasselbe K.K.K.«, sagte ich. Er blickte in den Umschlag. »Wahrhaftig«, rief er aus, »da sind sie, die Buchstaben. Was aber steht hier darüber?« »Legt die Papiere auf die Sonnenuhr«, las ich über seine Schulter blickend. »Welche Papiere, welche Sonnenuhr?«, fragte er. »Die Sonnenuhr im Garten, eine andere gibt es nicht«, antwortete ich, »die Papiere aber müssen die zerstörten sein.« »Ach was«, meinte er, indem er sich zu fassen suchte, »wir leben hier in einem zivilisierten Land und können uns auf derartige Narrenpossen nicht einlassen.« »Woher kommt das Ding?« »Von Dundee«, erwiderte ich den Stempel betrachtend. »Irgendein alberner Streich«, meinte er, »was habe ich mit Sonnenuhren und Papieren zu schaffen? Ich würde den Unsinn nicht weiter berücksichtigen.« »Es wäre wohl besser, die Sache anzuzeigen«, schlug ich vor. »Und mich gründlich auslachen zu lassen? Nein, nichts davon.« »So lass mich es tun«, bat ich. »Ich verbiete es dir«, gab er zurück. »Wegen solcher Lappalie braucht kein Lärm geschlagen zu werden.« Weitere Erörterungen wären vergeblich gewesen, denn mein Vater war ein unbeugsamer Mann, mich aber bedrückten schwere Ahnungen. Am dritten Tage nach Empfang des Briefes besuchte mein Vater einen alten Freund, Major Freebody, der auf einem der Forts auf Portsdown Hill steht. Ich freute mich, dass er ging, denn mich dünkte stets, er sei auswärts weniger in Gefahr als daheim. Doch ich täuschte mich. Seit zwei Tagen war er fort, als ich vom Major telegraphisch gebeten wurde, sofort zu kommen. Mein Vater war in eine der vielen Kalkgruben der Umgegend gestürzt und lag besinnungslos mit zerschmetterter Hirnschale da. Ich eilte zu ihm, doch verschied er, ohne sein Bewusstsein wiedererlangt zu haben. Wie es scheint, war er in der Dämmerung von Fareham heimgegangen. Er kannte die Gegend nicht, die Kalkgrube war nicht umzäunt und so lautete der Wahrspruch der Geschworenen auf Tod durch Unglücksfall. So genau ich jede Einzelheit untersuchte, die auf den Tod meines Vaters Bezug hatte, so fand ich nicht das Geringste, was auf Mord schließen ließ. Kein Zeichen von Gewalt, keine Fußtapfen, kein Raub, kein Fremder, der auf den Wegen gesehen worden war. Und doch begreifen Sie wohl, dass ich mich bei dem Ausspruch nicht beruhigen konnte und überzeugt blieb, mein Vater sei einem verbrecherischen Anschlag zum Opfer gefallen. Auf diese unheimliche Weise gelangte ich zu meinem jetzigen Besitz. Sie werden vielleicht fragen, weshalb ich ihn nicht veräußert habe. Darum, weil ich fest überzeugt bin, dass unser Geschick irgendwie mit einem Vorfall im Leben meines Oheims verknüpft ist, und so bliebe die Gefahr in diesem wie in einem anderen Haus dieselbe. Ein armer Vater starb im Jahr 1885. 2 Jahre und 8 Monate sind seitdem verflossen. Inzwischen lebte ich zufrieden in Horsham und schon hoffte ich, der Fluch sei mit der vorigen Generation von unserer Familie gewichen. Ich hatte mich zu früh beruhigt. Gestern Morgen traf mich der verhängnisvolle Schlag, genau wie er meinen Vater getroffen hatte. Der junge Mann holte einen zerknitterten Umschlag aus seiner Brusttasche und schüttelte 5 kleine, trockene Apfelsinenkerne, die darin waren, auf den Tisch. »Das ist der Umschlag«, fuhr er fort. »Der Stempel ist vom Ost-Londoner Postamt. Es steht dasselbe darauf wie bei der letzten Sendung an meinen Vater. K, K, K und legt die Papiere auf die Sonnenuhr.« »Was haben Sie getan?« fragte Holmes. »Nichts.« »Nichts?« Offen gestanden, er barg das Gesicht in seinen zarten weißen Händen. »Ich fühle mich hilflos. Mir ist wie einem armen Kaninchen zumute, nachdem die Schlange den gierigen Rachen aufsperrt. Ich muss in der Hand eines unwiderruflichen, unwiderstehlichen Verhängnisses sein, das weder Vorsicht noch Sorge abzuwenden vermag.« »Unsinn«, rief Sherlock Holmes. »Handeln müssen Sie, junger Mann, sonst sind Sie verloren. Nur Energie vermag Sie zu retten. Zum Verzweifeln ist jetzt nicht die Zeit.« »Ich habe die Sache bei der Polizei angezeigt.« »So?« »Dort hörten Sie mir lächelnd zu. Ich weiß, man hält die Briefe für einen dummen Spaß und die Todesfälle meiner Verwandten gelten dort nach dem Ausbruch der Gerichte für Unglücksfälle, die mit der Warnung in keinem Zusammenhang stehen.« Ende von Abschnitt 1.